Es war dein Gesicht, das ich malte mit so viel Liebe im schneeweißen Sand. Da fing es an, plötzlich zu regnen, und ich war traurig, weil alles verschwand. Ich rief nach dir, nach dir, Aline, doch du warst fort. Bleib doch bei mir, warum gingst du fort? Mir lachte dein Bild so zärtlich entgegen, doch dann trug der Regen, weicht dich ins Meer. Nun war der Sand, auf dem ich malte, auf einmal so leer, für immer leer. Ich rief nach dir, nach dir, Aline, doch du warst fort. Bleib doch bei mir, warum gingst du fort? Hab dein Gesicht nie wieder gefunden, es blieb verschwunden, sucht ich so sehr. Ich rief nach dir, Aline, doch du warst fort, bleib doch bei mir.